Abschnitt 32 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Rechtstechnisches. Je weiter die Verhandlungen fortschritten, umso klarer drängte sich die Überzeugung auf, dass man eine Schlange nicht richten kann, ohne zugleich den Sumpf mit vor Gericht zu stellen, daraus allein die Schlange ihre Nahrung zog. Dies war nun vor dem Schwurgericht in Hannover nicht möglich, und zwar aus den folgenden Gründen. Erstens, Hamann machte alle seine Aussagen unter dem Druck und in Abhängigkeit von der hannoverschen Polizei, insbesondere in Abhängigkeit von dem Polizeiarzt Dr. Schackwitz, der ihn völlig zu lenken vermochte. Man setze einmal den Fall, dieser Kriminalprozess wäre in einer anderen Stadt, zum Beispiel in Leipzig oder in Berlin verhandelt, und ein anders eingestellter, aber gleich eindrucksvoller Arzt wäre jeden Morgen in Hamanns Zelle getreten, etwa mit den Worten: »Fritz, was bist du für ein großartiger Kerl, dass du 10 Jahre lang die dumme Behörde in Hannover an der Nase herumgeführt hast?« So würde der ganze Kriminalfall ein völlig anderes Gesicht bekommen haben. Es hätte sich dann erwiesen, dass ein schadhaftes Rechtssystem und eine schadhafte Psychiatrie die 30 Morde mitverschuldet haben. Da aber Hamann in Hannover verblieb und seine letzten Tage völlig abhängig waren von der Gunst der Behörde, so hütete er sich sorglich, das auszusagen, was auch diese mitbelastet hätte. Ja, man benutzte Hamann geflissentlich zur Entlastung der in Hannover herrschenden Zustände und ging in derselben Weise schonend mit ihm um, wie er seinerseits günstig für das Polizei- und Gerichtspersonal aussagte. Zweitens, man hatte als Sachverständige nur die dem Gericht nächstgelegenen Ärzte zugelassen, welche von Berufs- und Amts wegen bereits in der Vorgeschichte des Falles mitwirkten und darum ebenso wenig wie der Schwurgerichtshof die idealen Bedingungen zu vollkommen unbefangener Rechtsfindung erfüllen konnten. A. Gutachter 1, Gerichtsmedizinalrat Brandt, war derselbe Gutachter, welcher schon 1908, im Gegensatz zu 3 anderen nicht beamteten Ärzten, den Hamann gelegentlich seiner Sexualperversionen für geistig gesund erklärt und damit vom Irrenhaus freigemacht hatte. Brandt hätte, wenn er jetzt dieses, sein erstes Gutachten umgestoßen hätte, seine Mitschuld an allen seit 1908 eingetretenen Irrsinnstaten eingestehen müssen. B. Gutachter 2. Gerichtsmedizinalrat Schackwitz war derselbe Gutachter, der als Polizeiarzt das im Februar 1924 ihm zugetragene Fleisch, vielleicht nicht falsch, aber jedenfalls nach nicht genügend exakter Untersuchung für Schweinefleisch erklärte, und der jedenfalls als nebenamtlicher Polizeiarzt kein unbedingtes Interesse daran hatte, eine etwaige Mitschuld der Behörden oder gar seiner selbst scharf und klar ans Tageslicht zu bringen. C. Gutachter 3. Geheimer Medizinalrat Schulze aus Göttingen war zwar sicher unvoreingenommen, aber kannte die früheren Gutachten, als er das seine abgab, was zum Beispiel nach englischem Recht nicht zulässig ist. Ich will absehen von einer ganzen Reihe von rechtstechnischen Fehlern, die im Laufe des Prozesses gemacht wurden. Notwendig schien es mir, um der Wahrheit willen, diese grundsätzlichen Bedenken nicht zu verschweigen. Ende von Abschnitt 32. Gelesen von Klaus Missfeld.